Упражнение 10, страница 119. B. Im Februar 1976. Die 12. Olympischen Winterspiele. In der nordischen Kombination. Bei den Weltmeisterschaften in Falun 1974. Wuchs über sich selbst hinaus. Der Wettkampf im 15 Kilometer Langlauf.